zu spielen. Ja, ich glaube, diese, oder? Die ist auch nicht schwer. Hm? Kannst du die spielen oder mache ich das mal, weil ich weiß nicht, also dann können wir dann wieder spielen, aber oder wie? Wollen wir das probieren? Ja, das ist auch unstimmt. Den hier? Kann man machen.